Moin, doch will ich kein Frosty nicht mit. Ey, du lässt mich verstehen nicht mit. Ey, ich lass mich verstehen nicht mit. Ey, ich hab jetzt noch zu viel nicht mit. Ey, muss ich nicht für mich stehen nicht mit. Ey, ich hab mir jetzt wieder ein falsches Gefühl. Ich bin raus, nur auf meiner Schall. Sammelung am Schellhofen. Ausdrücken hat du Ehrenes im Bisch. Falsch mal mitnimmst, die nicht für mich gehen noch heraus hin. Hauptsache, sie soll das Liebste schauen aus dem Ball. Ach, ich doch noch nach uns, der ist denn um Hock zu richten. Auch mal so aus, du lässt nichts in den Knirren, der wird groß, der schmier auf mal. Muss ich mal ein Herz gespürt, nur sie blöden Scharren vor. Die Zigaretten auf Zell, sie ist nach auf Bündig. Ach, du, ich geh so nicht, ich war so im Heva. Ein Fakt, du nie ist drauf, aber du mag ich nicht. Nimm mal Knirsch, ein Riech, trotz und Riech, sie füllt. Der Mast nervt mir eh, und Schuss, was ich muss gift. Ich mag uns, dass das noch mag ich. Weißt du, ich nehm ihn, als ich der Luft um die Rova, Luras nur in der Wand. Snash, lef und nirgends nach Rolli, ich mochte so bist. Schramm, was ich verloren, schramm in das Nom. Set, sag nur es, set, das ist, so schiss. Raufball, ref und Rova, an ach, was du schiss. Ich und noch nie viel, mach ich, du kauf dich nur hoch, weil ich war. Rief dir ins Nockerschirm, Gäschi, muss das ich leicht. Mama, Sava, nein, Rexe, muss das ich, sitz du nicht. Muss immer, muss das Zera, muss sein Drog, muss ich gar, muss ich vom Ruf, muss dann würde ich rutschen. Mensch, lass ich den Rummel, ist in der Moxe, Raum ruf, ihr Brot, da lass ich nur schie, ich muss ihn noch flochen. Salt mal, ich bin ein Mann, ich esse den Ruf, krieg ich mir noch sitzen, mein Name ist Erodore, Enodores, Enodum, Enod, sag mal was, ah, sag, das ist ja viel, ich trotz alle, ich bin es, ich trotz das. Moin, du will ich kein Fruchtin müssen, nein, du lässt mich verstehen müssen, nein, ich nur sagt, ich bin müssen, nein, ich hab es nur drauf verstehen müssen, nein, ich muss nicht für mich stehen müssen, ich bin am Rest, ich leere, falls ich nicht freu, ich salü, ich bin raus und auf meiner Schrank. Moin, ich sag, ich nicht so nett, du, und ich, du schon mal das nehme, und ich sag, dass ich dich bestehe, ah, moa, nein, ich will es mal so, ich, du, geht es nicht, nein, ich, hola, moin, du, ich, ich, ich, Moin, ich fuhr auch nach B. So steht drauf, weil Ref ist schon nach einem Bock. Moin, ich soll ich nicht zahlen, aber sie mir am Morak. Moin, ich sie sucht bei mir, bitch. Moin, sie mal der Rest auf einem Bock, ich schiefer. Skat, so ich nicht, alle Mensch. So, Lucifer, ach, ihr seid nur so die Fahrer, wie ich such da mal. So, da mob ich nicht schreit. Deshalb, wir sind um ein Rissen, das tut euch, der ist eine Not. Ruf, ruf, du Nat. Ruf, gut, der ist Trupp, Neffe. Reich, Balschu, Schale, schlaf mal mich. Rum im Seppi, auf, Olympisch. Zella, Psaf, Bische, Kuh, Zella, ich sich, Zell, Masse, Rack, Zella, Stress, Zerr, ich die Lüsche, ich trapp ich die, ey, du kehrt bei mich, hoch, du dummer Richtung, hoch, den abbewünschen, und nicht ganz sicher, ey, ich wäre so, ich will den Abbruch, du glühn, ich kann dich, ich sich, glaub ich immer, ich suche mich mit mich, ich setter, ich sag, ich sind aber noch nicht, schalf mir mal, moin, doch will ich mein Bock nicht mit, ey, nur die Leute mich, ich nicht mit, ich nur sag, ich nicht mit, ich sag, ich bin trocken, ich nicht mit, ich mag nicht für mich, ich nicht mit, ich nehm mal die Leute, halt nicht mit, halt nicht mit, halt nur noch mal, mach halt.